Genügt es, das Vaterunser einfach herzusagen, um die darin erbetenen Gnaden zu erlangen? Um die im Vaterunser erbetenden Gnaden zu erlangen, muss man es ohne Eile und aufmerksam sprechen und mit dem Herzen begleiten. Wie jedes Gebet. Sagt der Christ, wir sollen nicht plappern wie die Heiden, nicht viele Worte machen, sondern so sollen wir beten. Der heilige Ignatius gibt ja auch diese eine Methode an des Gebetes, dass man langsam die bekannten Gebete spricht, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, das Glaubensbekenntnis, ja, in verschiedener Weise, ich glaube drei verschiedene Arten und Weisen gibt er an zu beten, indem man langsam spricht oder mit jedem Atemzug eine Bitte ausspricht oder jeweils zeitlang über eine einzige Bitte, einen einzigen Satz nachdenkt von diesen Gebeten.